Erster Gott sprach zu Jeremia. Das war im 10. Jahr von König Zedekia. Zweiter, die Armee aus Babel war vor Jerusalem. Jeremia war im Gefängnis beim König. Dritter, König Zedekia sperrte Jeremia ein. Jeremia sagte, Gott gibt die Stadt an Babel. Vierter, König Zedekia wird nicht entkommen. Er muss zum König von Babel gehen. Fünfter, Zedekia muss nach Babel gehen. Er bleibt dort lange Zeit. Der Kampf gegen Babel bringt keinen Erfolg. Sechster, Jeremia sagte, Gott hat zu mir gesprochen. Siebter, dein Cousin Hanamel kommt zu dir. Er sagt, kaufe mein Feld in Anatot. Achter, Hanamel kam zu mir ins Gefängnis. Er sagte, kaufe bitte mein Feld. Da wusste ich, das ist Gottes Wort. Neunter, ich kaufte das Feld von Hanamel. Ich gab ihm 7 Stücke Gold und 10 Stücke Silber. Zehnter, ich schrieb alles auf ein Papier. Ich machte ein Siegel darauf. Zeugen waren dabei. Elfter, ich nahm den Vertrag für den Kauf. Zwölfter, ich gab das Papier an Baruch. Mein Cousin und die Zeugen sahen zu. Dreizehnter, ich gab Baruch vor allen Leuten einen Befehl. Vierzehnter, Gott sagt, nimm diese Papiere. Lege sie in einen Tontopf. So halten sie sehr lange. 15. Gott sagt, später kaufen Menschen hier wieder Häuser. Sie kaufen wieder Felder und Gärten. 16. Ich gab Baruch das Papier. Dann betete ich zu Gott. 17. Ach, Herr Gott. Du hast den Himmel gemacht. Du hast die Erde gemacht. Nichts ist für dich zu schwer. 18. Du bist gut zu vielen Menschen. Du bist der große Gott. Dein Name ist Jahwe. 19. Du hast gute Pläne. Du siehst alles, was Menschen tun. Du gibst jedem, was er verdient. 20. Du hast Wunder in Ägypten getan. Du tust heute noch Wunder. Alle Menschen kennen deinen Namen. 21. Du hast dein Volk aus Ägypten geholt. Du warst sehr stark und mächtig. 22. Du gabst ihnen dieses gute Land. Du hast es ihren Vätern versprochen. 23. Aber sie hörten nicht auf dich. Sie taten nicht, was du sagst. Darum kam dieses große Unglück. 24. Die Feinde bauen Mauern gegen die Stadt. Es gibt Hunger und Krankheit. Alles ist so gekommen. 25. Aber du sagst zu mir, kaufe das Feld. Dabei bekommt der Feind die Stadt. 26. Da sprach Gott wieder zu Jeremia. 27. Ich bin Gott. Ich bin der Gott aller Menschen. Ist für mich etwas zu schwer? 28. Gott sagt, ich gebe diese Stadt an Babel. Der König von Babel wird sie nehmen. 29. Die Feinde kommen in die Stadt. Sie zünden die Häuser an. Die Menschen dort haben andere Götter angebetet. 30. Das Volk Israel tat immer böse Dinge. Sie haben mich sehr wütend gemacht. 31. Diese Stadt macht mich schon lange zornig. Jetzt muss ich sie wegschaffen. 32. Die Könige und Priester waren böse. Alle Leute in Jerusalem taten schlechte Dinge. 33. Sie wollten nicht auf mich hören. Ich wollte sie lehren, aber sie lernten nicht. 34. Sie stellten schlimme Figuren in mein Haus. Sie machten meinen Tempel schmutzig. 35. Sie bauten Plätze für falsche Götter. Das habe ich nie befohlen. Es ist eine große Sünde. 36. Jetzt sagt Gott, ihr sagt, Babel gewinnt durch Krieg. Es gibt Hunger und Krankheit. 37. Aber ich hole mein Volk zurück. Ich bringe sie aus allen Ländern heim. Sie sollen hier sicher wohnen. 38. Sie werden mein Volk sein. Und ich werde ihr Gott sein. 39. Ich gebe ihnen ein Herz. Sie sollen mich immer ehren. Das ist gut für sie. 40. Ich verspreche ihnen, ich bleibe immer bei ihnen. Ich tue ihnen immer Gutes. 41. Ich freue mich, ihnen Gutes zu tun. Ich lasse sie hier fest wohnen. Ich tue das von Herzen. 42. Gott sagt, ich brachte Unglück über sie. Aber jetzt bringe ich ihnen viel Gutes. 43. Mann wird hier wieder Felder kaufen. Heute sagt ihr, das Land ist leer. Aber das ändert sich. 44. Menschen kaufen wieder Felder im Land Benjamin. Auch bei Jerusalem und in Juda. Ich bringe mein Volk nach Hause.